ARD. Hey, ich bin Yara und das ist Teil 2 von Nixe. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann fang auf jeden Fall damit an. In diesem Hörspiel geht es um die Geschichte einer Liebe. Einer Liebe, die zum Albtraum wurde, zu einer Gefahr. Wir sprechen über Begehren und Lust, Sehnsucht und Sexualität. Aber eben auch über Manipulation, Missbrauch und Gewalt. Und zwar explizit, ehrlich und ohne Scham. Das kann aufwühlend sein, also achte gut auf dich. Diese Geschichte ist meine Geschichte. Und die von Lilly. Von Aminata. Von Levi. Von Tami. Von Bianca. Von Fatma. Von Valle. Von Kai. Von Nina. Von Shirin. Von Kaya. Von Franzi. Von Elda. Von Wir hoffen, dass du dich dadurch weniger alleine fühlst. Nixe. Ein Hörspiel in 6 Kapiteln. Von Tia Morgen. Kapitel 4 Durchziehen. Vermeiden Sie es, über bestimmte Themen zu sprechen, weil Sie Angst haben, Ihre Partnerin dadurch wütend zu machen. Fühlen Sie sich in Ihrer Beziehung häufig... Für meine Recherche bin ich bei einer Therapeutin. Fühlen Sie sich durch Ihre Partnerin häufig kritisiert? Sie begleitet in ihrer Praxis queere Menschen, die in ihren Beziehungen Gewalt erleben. Schlecht, die ihnen wichtig sind. Sie liest mir eine Liste mit Fragen vor. Schämen Sie sich für Ihre Beziehung, sodass Sie aufgehört haben, mit Ihrer Familie oder FreundInnen darüber zu sprechen? Das wären so Fragen, die ich einer Person stellen würde, die zu mir in die Praxis kommt. Magst du Seerosen? Komm, wir paddeln mal dahin. Du paddelst dahin. Ich paddel. Seit 6 Wochen daten wir wieder und es ist so krass schön mit ihr. Ständig überrascht sie mich mit irgendwas. Manchmal macht mir das... krass Angst, dass es so schön mit dir ist. Warum macht dir das Angst? Ja, weil das... Ich will einfach nicht, dass es aufhört. Aber... Und dann denke ich halt, ich muss mich so nein, schützen. Du musst nicht... Es wird so nicht... Hey, es wird nicht aufhören. Hey. Was? Vielleicht passen wir auch irgendwie so gut zusammen, weil wir so verschieden sind. Ja, weil du so schlecht paddeln kannst. Und ich schon eher gut. Ja, genau. Ja, das meinte ich. Du bist auf jeden Fall der bessere Mensch von uns beiden. So ein Quatsch. Hey, nein, wirklich. Du bist auf jeden Fall die sozialere und die erfolgreichere und die schönere und auch die heißere. Du spinnst. Du bist nein, ein Quatsch. So. Wie lief überhaupt das Interview mit der Therapeutin? War richtig interessant. Aber echt, noch keine Recherche hat mich so mitgenommen. Das macht irgendwie krass viel mit mir. Aber du bist doch bei allem, was du machst, immer krass investiert. Naja, jetzt nicht bei allem. Na klar, du machst alles, als würde dein Leben dranhängen. Du bist das größte Glück, das mir passiert ist. Und dann? Und? Dann fragt sie mich, ob ich bei ihr einziehen möchte. Also, ich meine, rein praktisch ergibt es einfach gar keinen Sinn, dass wir doppelt Miete zahlen. Und ich würde dir jeden Morgen Croissants zum Frühstück holen und du würdest jeden Abend Massagen bekommen. Oh. Du musst mich überhaupt nicht überzeugen. Also, du willst mit ja, mir... Ja, nein, also, ja. Ja. Ich weiß, es geht alles ziemlich schnell, aber rein faktisch waren wir ja schon mal einen Sommer lang zusammen und deswegen fühlt es sich gar nicht so schnell an. Und warum soll ich es nicht ausprobieren, wenn es genau das ist, was ich will? Also, man kann ja auch wieder auseinanderziehen, wenn es nicht passt. Also, du bist dir sicher, dass das jetzt der richtige Schritt ist? Und ich denke, warum kann Henry sich nicht einfach für mich freuen? Wir sehen uns viel seltener, seit ihr wieder nur weil er Dauersingle ist und sich auf niemanden einlassen will. Also ich habe einfach keinen Bock. Ich würde ihm echt auch mal eine Beziehung wünschen. So wird. Ich verstehe nicht, wie du es meinst. du so voll abtauchst. Ich tauch nicht voll ab. Ich hab das Gefühl, du, keine Ahnung, du gehst fast nicht mehr raus und wenn, dann klebt Tonja die ganze Zeit an dir dran. Was? Ich hab einfach gerade keinen Bock, ständig feiern zu gehen. Ja, es geht ja nicht ums Feiern, weißt du, es geht darum, dass ich meine beste Freundin vermisse. Vielleicht hat Tonja recht und... Es ist einfach nicht das erste Mal. Du hast einen Crush und du tauchst komplett ab und dann gibt's eine dramatische Trennung und... Henry, das ist jetzt 10 Jahre her oder so mindestens. Henry ist eifersüchtig. Du meintest gerade, dass du immer wieder das Gefühl hattest, verrückt zu werden. Kannst du das genauer beschreiben? Ich treffe Lukas für ein Interview in einem Café. Blonde Locken, ziemlich schicke Klamotten. Also einmal, da hat sie Er trinkt einen doppelten Espresso, ohne Zucker. Sie angerufen und hat sie mir gesagt, dass sie sich heute nicht treffen kann, weil sie doch spontan arbeiten muss. Und ja, keine Ahnung, ich habe sie einfach nicht geglaubt, weil ich wusste, dass sie mich anlügt. Ich wusste auch, dass sie mich betrügt. Naja, und dann bin ich zu ihrer Arbeit gefahren und ihr Auto stand natürlich nicht da. Also auf dem Parkplatz. Und dann habe ich sie immer wieder angerufen und dann ist sie erst nicht rangegangen und dann irgendwann ist sie rangegangen und dann hat sie gesagt, ob ich verrückt sei, weil ihr Auto steht ja da, aber ich meine, ich habe es ja gesehen. Er erzählt mir, dass er 2,5 Jahre mit einer Frau zusammen war, die ihn immer wieder betrogen und hintergangen hat. Irgendwann hat er so sehr die Perspektive seiner Partnerin angenommen, dass er überzeugt war, er würde sowieso nichts anderes verdienen. Keine andere Frau würde ihn jemals lieben. Ich weiß ganz ehrlich nicht, wie sie es so lange geschafft hat, mich so weit nach unten zu drücken. Mein ganzer Selbstwert war einfach weg, aber ich glaube, der war einfach auch generell noch nicht so da. Das ist ja auch alles noch gar nicht so lange her mit meiner Transition. Und ich meine, sie wusste auch von meinem Struggle. Und trotzdem hat sie das alles gegen mich verwendet. Sie hat so oft gesagt, dass sie meine Familie anruft und dass sie mich von meiner Familie outet. Und ja. I just hit the party in pajamas, I don't need no melodrama. If you cry, I'll bring them up. They just want me for the summer, they just want me for some karma. I don't need no melodrama, if you lead, you get the swim. Wo willst du hin? Ich will nur eine Runde schwimmen. Warum sagst du mir nicht Bescheid? 2 Monate wohnen wir jetzt schon zusammen. Also, wenn du schwimmen gehst, will ich doch auch mitkommen. Ich habe einfach gerade so einen vollen Kopf. Sorry. Was ist los? Nichts, also nichts zwischen uns. Und warum darf ich da nicht mitkommen? Du warst doch heute Morgen schon. Deswegen dachte ich jetzt nicht, dass du nochmal mitkommst. Naja, aber ich kann doch selbst entscheiden, ob und wann und wie oft ich schwimmen gehe, oder? Ja, klar, natürlich. Okay, und seit wann willst du nichts mehr mit mir machen? Baby, ich will immer alles mit dir machen, das weißt du doch. Ich dachte einfach nur, ist vielleicht auch gut, wenn ich mal so für mich alleine... Hat dir das Henry eingeredet, oder was? Tonja, bitte. Es stimmt nicht. Es ist einfach... Okay, komm mit. Ich habe einfach gar keinen Bock auf dieses künstliche auf Distanz halten, dieses individualistische, ich mache mein Ding und brauche niemanden. Ich doch auch nicht. Ey, wenn du einen avoidant Partner willst, der Angst hat, sich zu binden, bitte. Baby, ich da draußen will stehen dich. Wirklich Männer schlank. Ich will genau diese Beziehung, Tonja. Brainwash. Voll. Ich schaue sie an und komm schon. Ich liebe sie so sehr. Komm her. Ja. Komm jetzt her. Ja, okay. Kann ich glauben, wie unsicher sie ist. Ich will ihr diese Ängste nehmen. Mit dir macht doch sowieso alles viel mehr Spaß. Weißt du, wenn ich alleine bin, dann ist einfach in meinem Kopf viel zu viel Platz für so negative Gedanken. Coming low, you come to rap, there's nothing on the stool. She's in a pop tart, pop out with the blow. Just out the blow, just out the blow. Ich schaue Tonja hinterher. Ihre Beine schlagen im Takt, ihre Rückenmuskeln. Der Kopf, der alle paar Züge kurz auftaucht. Sie schwimmt zurück auf mich zu und ich denke, sie hat recht. Ich wollte gar nicht alleine sein. Das ist doch das Allerschönste, einen Menschen zu haben, mit dem man alles teilen will. dann einfach nochmal die erste Staffel gucken. Oh, die erste Staffel nochmal? Ja. Wer war das nochmal? Da, wo die eine sich den Arm bricht. Wo die am Anfang so eine Prügelei haben. Oh Gott, und die stimmt. Rausfliegt. Stimmt, okay, lass gucken. Raus. Ja, lass mal. 30 Jahre alt aus Köln und die erste Princess Charming. Ich bin hast du eigentlich schon von der Bewerbung zurückgehört? Hä? Nee. Okay. Nee, dann sind erst 2 Wochen. Die melden sich sicher noch. Ich bin zu alt. Du bist 34. Ja, eben. Niemand braucht eine ehemalige Profischwimmerin, die schon mit 30 nicht mehr zu gebrauchen ist. Hör auf, so von dir zu reden. Ist doch so. Es gibt 1000 andere Sachen, die du kannst. Ich glaube an dich. Ey, können wir bitte einfach über was anderes sprechen? Ich würde den Abend echt gerne einfach nur genießen. Klar, sorry. Ich wünschte so sehr, ich könnte ihr helfen. An guten Tagen gehen wir die Stellenangebote durch. Schulabschluss im Bereich Sportwissenschaften, Erfahrung in der Vermittlung des Schwimms, Bereitschaft zu gelegentlichen Dienstreisen, ist eigentlich auch ganz cool. Kommunikations- und Präsentationsfähigkeit, kannst du. Und ich helfe ihr mit den Bewerbungen. Als ehemalige Athletin im Profisport ist es mir ein Anliegen. Ey, was? Was ist doch so? Ich schreibe doch nur die Wahrheit. An schlechten Tagen kommt sie gar nicht aus dem Bett. Wenn ich von der Arbeit zurück bin, liegt sie genauso im Bett, wie ich sie morgens zurückgelassen habe. Kopfhörer auf den Ohren, Blick zur Decke, die Vorhänge zugezogen. Ich habe dir Tee gemacht. Danke. Gibt's heute keinen Kurs? Mm-mm. Hast du schon was gegessen? Siehst du doch. Außer Chips. Wenn ich kann, arbeite ich von zu Hause. Ihr Lieben, das war's schon wieder mit der heutigen Folge. Und wie immer, bitte nicht vergessen, kannst du es mal leiser machen? Na du? Hey. Also, ich bin jetzt alles einmal durchgegangen und ich finde eigentlich alles super, außer dem ersten Teil. Kannst du da vielleicht nochmal drüber gehen? Ja, klar. Ich versuche so viel ich kann bei Tonja zu sein. Aber wir sehen uns doch eh gleich im Studio, dann können wir es vielleicht einfach zusammen machen. Was denkst du? Heute ist Mittwoch, ja klar. Ja, ist alles klar bei dir? Ja, nee, voll. Ich bin sofort auf dem Weg. So einfach. Okay, cool. Bald. Okay, bis gleich, ja. Tschüss. Ciao. Was? Musst du jetzt los oder was? Oh, ich habe komplett vergessen, dass wir heute eine Aufnahme machen. Oh. Was ist los? Bitte, also, Baby, ich muss jetzt wirklich... Nein, warte, ich wollte es schon länger mal ansprechen, aber könntest du vielleicht aufhören, im Podcast so persönliche Dinge zu teilen? Also, das ist alles öffentlich im Internet und ich fühle mich damit nicht so ganz wohl. Können wir darüber vielleicht sprechen, wenn ich nicht gerade auf dem Sprung bin? Ja. Alles klar. Tonja, bitte. Ich bin krass zu spät. Ja, alles klar. Sprich ruhig über dein Sexleben und erzähl wildfremden Leuten irgendwelche intimen Dinge über dich. Geht mich ja eh nichts an. Wir reden später in Ruhe, okay? Es tut mir leid, dass ich jetzt gehen muss. Es wird alles gut, Baby, bitte glaub mir. Wie naiv kann man eigentlich sein? Es wird nicht immer alles wieder gut. Ich gehe morgen wieder die Stellenangebote durch, okay? Hey, zusammen. Wir machen das zusammen. Lass mich verdammt nochmal in Ruhe mit deinem beschissenen... Alles wird wieder gut, Mann. Ich pack das nicht mehr. Mann! Und jetzt heulst du wieder. Weißt du eigentlich, wie scheiß aggressiv mich dieses Geheule macht? Hör auf damit. Halt das nicht mehr aus. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich wollte nicht... Ich entschuldige mich. Ich weiß nicht, wofür, aber ich weiß, dass ihre Wut nichts mit mir zu tun hat. Mann, lass mich das machen. Es ist schon gut. Nein, nichts ist gut, Mann. Ich hab mich einfach nicht mehr im Griff. Fuck. Es tut mir so leid. Fuck. Mann, ich verspreche dir, dass das nie wieder vorkommt, okay? Es ist okay. Ich weiß ja auch, dass es gerade eine schwere Zeit für dich ist und ich bin einfach sehr sensibel gerade. Ja, und du willst das Beste für mich, aber ich... Okay, komm her. Ich will einfach alles. Baby, komm her. Mann. Komm her. Du wirst mich verlassen. Nein, ich verlasse dich doch. Shit. Mann, du musst ins Studio. Schon gut, ich rufe Sina. Nein, bitte. Nein, ich verstehe. Nein, geh jetzt bitte wirklich. Gott, hast du schon gesehen? Du wurdest einfach für den Deutschen Podcast Award nominiert. Wie krass ist das bitte? Ich weiß, bin mir sicher, du wirst ich habe zwei Jahre lang darauf hingearbeitet, aber jetzt, wo es passiert, bin ich einfach nur leer. Irgendwie. Und ich fühle mich schlecht. Wie soll ich mich freuen, dass es bei mir gerade so gut läuft, wenn es Tonja gleichzeitig so schlecht geht? Danke fürs Einkaufen. Guck mal. Extra für dich? Nein. Danke. Ich muss was erzählen. Okay. Wir sind für den Deutschen Podcast Award nominiert und in 3 Wochen ist die Preisverleihung. Okay. Und warum sagst du das so, als ob du mir was gestehen müsstest? Es ist einfach unfair, dass es dir gerade so schlecht geht und bei mir... Dass ich so ein fucking Loser bin und Och, Baby. Dass du mich jetzt bald verlässt, weil du jetzt nur noch mit den wichtigen Leuten chillst? Hör auf, du weißt, das stimmt nicht. Das ist kompletter Bullshit. Ist es? Ja. Also in 3 Wochen ist die Preisverleihung und ich will, dass du mitkommst, bitte. Du weißt doch, wie sehr ich diese ganzen Influencer hasse. Da sind keine Influencer, das ist eher JournalistInnen, ja, das ist ein Podcast. Das ist doch das Gleiche. Okay, kannst du versuchen, nicht so negativ zu sein? Tut mir leid. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Kommst du mit, bitte? Bitte komm mit. Ich Wir können schau uns mal, ja? so früh betrinken. Und wenn du keine Lust mehr hast, dann gehen wir einfach wieder nach Hause. Okay. Okay. Das klingt gut. Kapitel 5. Sinken. Oh mein Gott, look at you. Zeig her, okay. Wow, der ist ja voll schwer. Ich habe hier so ein bisschen zusammengekracht auf der Bühne. Der Punchmaus, du siehst so, so toll aus heute Abend. Excuse Danke, me. Sweetie. Ich hab so Hunger. Lass mal zum Buffet. Ah, auf zu den Häppchen. Ja. Ich Tonja sieht wahnsinnig gut aus in ihrem grünen Kleid. Jara, Mensch, herzlichen Glückwunsch. Das hast du so verdient. Danke, das habe ich alles meinem tollen Team zu verdanken. Mhm. Sind Sie auch Teil des Teams? Sorry, das ist Tonja, meine Partnerin. Und das ist Katharina, unsere Produzentin. Hi. Freut mich. Ich drücke Tonjas Hand und sie drückt meine. Sie wirkt angespannt. Ich weiß, dieser Abend heute ist weit außerhalb ihrer Comfortzone. Sina und Henry sind am Rumalbern. Meine liebsten Menschen auf der ganzen Welt. Ich liebe, wie sie sich gehen lassen. Wie sie diese Veranstaltungen und sich selbst nie zu ernst nehmen. Ich liebe, wie ich bin, wenn wir zusammen unterwegs sind. Ich loslasse und mich nicht die ganze Zeit frage, ob ich gerade zu viel bin oder irgendwie weird. Aber heute Abend sehe ich einfach alles durch Tonjas Augen. Und ich fange an, alles hier zu verachten. Die oberflächlichen Gespräche, dieses aufgesetzte Lachen, wie sich alle nur selbst inszenieren und versuchen, irgendwas darzustellen, was sie gar nicht sind. Und auch wenn Henry sich echt bemüht, irgendwie ist er mir heute einfach nur peinlich. Sina versucht, Tonja in ein Gespräch zu verwickeln. Ich bin früher auch voll gern schwimmen gegangen, aber irgendwie schaffe ich es echt nicht mehr. Und ich weiß, wie sehr Tonja Smalltalk hasst. Oh mein Gott, diese Bällchen. Lehrer, du wirst sie lieben. Ja, weiß ab, aber ich auch. Oh mein Gott, was ist das? Das sind Arancini. Natürlich weißt du wieder, wie das heißt. Ihr wisst. Ich gehe mal auf die Toilette. Als Tonja 10 Minuten später immer noch nicht zurück ist, gehe ich sie suchen. Baby, bist du okay? Was soll sein? Du warst voll lange weg. Was ist denn los? Baby, ich weiß, diese Events sind gar nicht dein Ding und ehrlich meins auch nicht. Ah ja. Wirkt aber nicht so. Du scheinst einen Riesenspaß hier zu haben. Er läuft hier die ganze Zeit rum, halb nackt. Küsschen hier, Küsschen da. Fühlst du dich überhaupt noch? Du ignorierst mich komplett. Was will Henry überhaupt hier? Du hast mir nicht gesagt, dass er kommt. Ich dachte, das wäre klar. Ah ja. Warum soll das klar sein? Ich dachte, ich bin deine Begleitung. Bist du ja auch. Ja, total, ja. Ich glaube eher, die Leute denken ja, ihr seid zusammen, so wie Henry die ganze Zeit in dir rumtatscht. Baby, das ist so ein Quatsch. Bitte, niemand denkt hier irgendwas. Ich pack das nicht. Wie affektiert du bist, dieses aufgesetzte Kichern. Die ganze Zeit und Henry, Henry, Henry, ey. Wie würdest du dich fühlen, wenn ich die ganze Zeit vor dir mit irgendjemandem anderen Händchen halten würde? Henry und ich, das ist doch das... Wir kennen uns seit der Grundschule. Ja, und das ist so krass respektlos. So offensichtlich, dass er mich nicht respektiert. Und dass du das nicht checkst, ey. Das sagt alles. Vielleicht hat Tonja sogar irgendwie recht. Vielleicht war ich zu wenig für sie da heute Abend. Fuck, es tut mir leid, Baby. Ich war einfach so aufgeregt wegen dem Preis. Und ich habe Henry so lange nicht gesehen. Und Mann, es tut mir wirklich leid. Ich wollte dir kein schlechtes Gefühl. Ich check's voll. Bitte. Sei nicht sauer. Kommst du wieder mit mir rein? Nein. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich liebe. Oh Gott, ja. Okay. Komm. Henry sieht mich schräg an, als wir zurückkommen, aber er sagt nichts. Tonja stürzt einen Longdrink nach dem nächsten runter. Ich weiß, sie trinkt, weil sie sonst die vielen Menschen nicht erträgt, aber ich merke, dass es zu viel wird. Ich glaube, wir sollten gehen. Nee, was? Dein Arsch sieht aber so geil aus in dem Kleid. Baby, hier sind Haufen KollegInnen von mir. Kannst du bitte deine Hand wegnehmen? Jetzt darf ich nicht mal meine eigene Freundin anfassen, oder was? Das ist noch nicht normal. Ey, Sina, sie soll sich doch mal, soll sich doch freuen, dass ich ihren Arsch anfassen will, oder? Irgendwann will ich einfach nur noch nach Hause. Komm, wir gehen jetzt, okay? Sorry, Leute. Warte. Du bist heute doch dein Abend, Jara. Ja, aber ich bin auch müde und mach nicht zu wild. Fuck, du gönnst mir echt gar keinen Spaß, oder? Hallo, Jara, sprich mit mir. Warum bist du so krank egoistisch? Sag mal, merkst du das eigentlich, dass du so krass egoistisch bist, dass es immer nur um dich geht? Es geht immer nur um dich. Tonja. Was? Das war heute ein echt wichtiger Abend für mich. Ich versuche ruhig zu bleiben. Ich weiß, sie ist einfach nur betrunken. Als wir zu Hause sind, weigert sie sich, mit mir nach oben zu kommen. Wo willst du denn hin? Ich hab so krass die Schnauze voll von dir, Mann. Nie bin ich dir genug, ja? Nie kann ich dir recht machen. Nein, wann checkst du das endlich? Ich bin nicht so, wie du mich haben willst, ja? Nein, und ich werde es auch nie niemals sein. Check hör mir es zu. Doch komm mit nach oben. Mal. Wir schlafen uns aus und wir sprechen morgen über alles. Fick dich, Alter! Lass mir doch nicht den Abend von dir versauen! Tonja, bitte! Sie dreht sich um und geht. Und ich lieg die ganze Nacht wach. Draußen geht die Sonne auf, als sie endlich nach Hause kommt. Bin ich ja da. Wo warst du? Das war alles ein bisschen viel gestern. Ich dachte, du verlässt mich. Nein, Baby, ich verlasse dich doch nicht, hey. Ey, was denkst du denn? Hey, warum weinst du? Fuck, was ist das? Hab ich das gemacht? Ich kann nicht mehr. Baby, hey, was auch immer ich gemacht habe, ich liebe dich doch so sehr. Ich will dich nicht verlieren. Und dann, in den nächsten Tagen, ist sie wieder so extrem süß zu mir. Und ich glaube ihr. Ich glaube, dass sie sich ändern will. Ich sehe, wie sehr sie unter unseren Konflikten leidet. Unter der Wut, die immer wieder die Kontrolle über sie übernimmt. The floor is melting, the floor is melting, the floor is melting. The floor is melting. The floor is melting. The floor is melting. I slide, babe, now, baby, come on. Don't be shy, now, baby, come on. I get shy, now, baby, come on. Don't be sly, get sentimental. Alles klar? Ja, das war nur meine Mama, sorry. Schlaf weiter. Mein Kopf. Oh. Ich muss mal kurz ins Bad. Oh, ich komm nicht hoch. Oh. Danke. Als Tonja im Bad ist, höre ich Henrys Nachricht an. Hey, ist alles okay bei dir? Wollen wir nochmal über... Oh mein Gott! Was denn? Baby! Was? Oh, krass. Guck mal. Was? Hier. Zeig. Diesmal. Sehr geehrt. Hiermit würden wir Sie gerne zum Bewerbungsgespräch einladen. Ja. Oh mein Gott! Ja, du hast die Stelle. Siehst du? Siehst du? Ich wusste es. Siehst du? Ich habe sie doch gesagt. Aua, mein Kopf. Ja, aber weil du die Bewerbung geschrieben hast. Nein, doch. Weil du einfach der tollste und beste und tollste und wunderschönste Mensch bist. Hast du mich gehört? Sag nochmal. Also, und wenn sie mich nehmen, würdest du dann echt mit mir umziehen? Ich habe das doch gesagt. Wir kriegen das alles hin. Mach dir keinen Kopf. Lie to me. Why you lie to me? Words won't change your fate. Burn that resume. Feed me that rattlesnake. Feed me that Frito-Lay. Open that diamond plate. Why you lie to me? Dann ist Tonja für eine Nacht weg und ich rufe Henry an. Wow, mit dir habe ich ja gar nicht mehr gerechnet. Ey, es tut mir mega leid. Die letzten Wochen waren einfach mega stressig. Mhm. Henry. Jara. Ich wollte dich fragen, hast du Lust, dass wir uns sehen heute Abend? Du, ich wollte heute eigentlich länger im Studio machen. Also bist du sauer? Weil ich nicht sofort springe, wenn du dich entscheidest, mich nach 3 Wochen zurückzurufen. Ich habe dir ja geschrieben. Super kurz angebunden. Was war denn los? Ich habe mir voll Sorgen gemacht. Erzähle ich dir, wenn wir uns sehen? Na gut. Also sehen wir uns später. Ja, heute ist Karaoke. Oh mein Gott, ja, lass uns gehen, bitte. Um 8 dann. Bisschen habe ich ein schlechtes Gewissen, aber es ist ja nicht so, dass ich Tonja betrüge. Henry ist mein bester Freund und irgendwie muss ich das ja mit den beiden hinkriegen. Das hat mir so gefehlt. Mhm. In den letzten Wochen habe ich Henry immer mehr durch Tonjas Augen gesehen. Habe nur noch wahrgenommen, was mich alles an ihm stört. Dabei fühle ich mich mit niemandem so wohl wie mit ihm. Tonja denkt, du wärst verliebt in mich. Ja. Sie weiß, dass ich nicht auf Frauen stehe. Ja, ich habe es ihr gesagt. Ja, sonst wäre ich in den letzten 19 Jahren, glaube ich, schon öfter auf deiner Türschwelle gestanden. Ja, genau. Ja, ich keine Ahnung. Ich glaube, sie ist einfach ein bisschen verunsichert, weil sie nicht so eine Freundschaft hat. Warte mal, das ist dann der Grund, warum du dich nicht meldest. Na, was? Nein, das ist es wirklich nicht. Es ist einfach, also die letzten Wochen waren jetzt einfach nicht so gut. Also ihr ging es nicht so gut wegen der Jobsache. Stopp. Wie geht's denn dir? Naja, es hat, also Tonja hat halt echt voll die Krise gehabt. Und ihr ging es einfach echt gar nicht gut. Keine Ahnung. Ich will nicht, dass Henry so schlecht von mir denkt. Und auch nicht von Tonja. Also rechtfertige ich ihr Verhalten immer und immer und immer wieder. Und das ist einfach voll hart mit anzusehen. Ich weiß ja, woher es kommt. Und es ist einfach schwer, wenn man von klein auf irgendwie eine Außenseiterin war und immer ich die. Ich hab dich gefragt, wie es dir geht. Nicht, wie es Tonja geht. Ja. War wie ist es bei der Arbeit? Wie ist es, so viel zu Hause zu sein? New housewife? Keine Ahnung. Alles okay. Ja? Ja, voll. Ich denk manchmal drüber nach, ob es vielleicht langsamer Zeit wäre, was Neues zu machen. Weißt du, irgendwie. Keine Ahnung, der Podcast stresst mich irgendwie gerade. Der Podcast, hä? Ich dachte, also, ich wusste gar nicht, wie kommt das? Ja, irgendwie ist es schon immer dasselbe, irgendwie die gleichen Themen und manchmal kann ich mir selbst schon gar nicht mehr zuhören. Ja, der Podcast war dir doch immer super wichtig. Also, du veränderst dich so krass im Moment, ich weiß nicht, ich mach mir irgendwie... Findest du? I don't know. Okay, wie läuft's denn bei dir mit deiner EP? Mit meiner was? EP? Ja. Alter, was geht auf deinem Handy? Ja, sorry. Auf meinem Handy sind 20 ungelesene Nachrichten von Tonja. Fuck. Sorry, ich bin gleich zurück, okay? Ja, ha? 2 Minuten, I swear, promise, okay? Hol mir noch was, hol mir noch ein Bier oder so, wenn du so. Hey. Warum gehst du nicht an dein Handy ran? Sorry, tut mir leid. Ich, wo bist du? Ich bin nur spontan mit Sina was trinken gegangen. Was, ey, Mann? Warum lüg ich sie an? Ich hab hier eine Panikattacke und ich bin allein und ich hab keine Ahnung, wo du bist. Ich hab sorry. Die ganze Zeit versucht, dich anzurufen. Es tut mir total leid. Warum bist du denn nicht an dein Handy ran? Ich ruf dich gleich zurück, okay? Sorry. Okay? Alles okay? Henry, ich muss gehen. Leider, es tut mir auch mega leid, aber Tonja hatte gerade eine Panikattacke. Und warte, hab ich jetzt was damit zu tun? Nein, natürlich nicht. Ich habe sie ja schon erzählt und sie ist jetzt gerade, jetzt hat sie endlich ein Bewerbungsgespräch und sie ist gerade in München und sie ist halt sowieso super angespannt und okay. Ich will einfach nochmal gleich in Ruhe anrufen, so ohne Druck. Und das muss jetzt sein? Ja. Also sie hat jetzt gerade ein Bewerbungsgespräch um diese Uhrzeit? Ja, sie hat jetzt eine Panikattacke. Sie hatte das Bewerbungsgespräch und sie ist halt angespannt, weil sie weiß nicht, wie es weitergeht. Und es ist einfach eine schwierige Phase für sie. Und du, Digga, ist das dein Ernst? Du kennst sie halt nicht. Ja, aber what the fuck? So, Tonja... Ich weiß, dass du es nicht verstehst, aber du kennst sie nicht. Sorry, das hat nichts mit Verstehen zu tun. Okay, das ist einfach nicht normal. Du kannst doch nicht... Also, du musst doch nicht die ganze Zeit hier irgendwie versuchen, für Tonja da zu sein und kannst nicht einmal einen Abend für dich haben. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Bin ich nicht, aber wenn du mich brauchst, bin ich auch da. Bist du das? Ja, bin ich. Du hast mich heute doch nur gefragt, weil Tonja sowieso heute nicht da gewesen wäre. Sonst hätten wir uns gar nicht getroffen. Okay. Nee, nicht okay. Was ist los? Was ist dein... So... So werde ich unsere Freundschaft nicht weiterführen. Okay, Henry. Ich muss los. Als Tonja zurück ist, ist sie so euphorisch. Baby, ich habe mir fest vorgenommen, mit ihr zu sprechen. Klar, es ist was. Aber jetzt, wo sie vor mir steht, habe ich Angst, die gute Stimmung wieder kaputt zu machen. Gestern Abend? Also, ich war ja gestern kurz mit Sina unterwegs. Ich schaff's nicht, ihr die Wahrheit zu sagen. In der Bar war zufällig auch Henry. Aha. Wir haben gesprochen und ich habe dir in unserem letzten Streit gesagt, ich kann eine Pause machen mit Henry und mal schauen, aber ich merke einfach, wie sehr er mir fehlt und dass du hast überhaupt gar keinen Grund, Angst zu haben. Ich liebe dich über alles und Henry und ich sind einfach nur befreundet. Und ich weiß, es gibt Seiten an ihm, die sind super nervig, aber wir haben alle anstrengende Seiten. Und in dem Moment, in dem ich zu Ende gesprochen habe, weiß ich, es war ein Fehler. Kannst du bitte was sagen? Ey, ich hab dir klar gesagt, was meine Grenze ist. Ja, aber was ist mit meiner Grenze? Ich verstehe das nicht. Wieso vertraust du mir nicht? Okay, wenn es deine Entscheidung ist, ey, dann war's das. Ach, scheiße, Tonja, wenn bitte. Du so dumm bist, dass du nicht checkst, was da abgeht, dann bitte. Bitte, aber ohne mich, ja? Pack einfach deine scheiß Sachen hier zusammen und hau einfach ab. Ich hab keinen Bock mehr. Hau einfach ab. Sie packt mein Handgelenk. Ab. Lass mich doch los! Passiert das gerade wirklich? Ja, verpiss dich doch! Geh! Ey, mach die verdammte Tür auf! Ich versuche mich zu bewegen, aber ich kann nicht. Sprich nicht mit mir, verdammt nochmal. Ich will was sagen, aber aus meinem Mund kommt kein Wort. Ich verstehe das nicht. Ich fühle mich, als würde ich von einer Flut überrollt. Ich nicht auf dich verlassen kann. Es tut mir so leid, es tut mir so leid. Tief in mir drin weiß ich, ich habe nichts falsch gemacht. Bitte, bitte, das ist mir nicht wert. Warum machst du das denn? Hey, wenn du mich liebst. Und trotzdem, in diesem Moment bin ich mir ganz sicher, dass alles meine Schuld ist. Tut mir leid, bitte, bitte, verzeih mir, bitte. Ich will dich nicht verlieren. Hey, hör auf zu weinen. Sie nimmt meinen Kopf zwischen ihre Hände. Alles, was ich will, ist, dass sie mich nicht verlässt, dass alles wieder gut ist. Sie zieht mich näher, schiebt ihre Hand in meine Hose. Langsamer, bitte. Tonja. Tonja, bitte nicht so fest. Ich zähle die Fliesen an der Wand. Es gibt große, weiße und dazwischen kleine in hellblau. Ich zähle 48 große und 12 kleine. Eine oben rechts hat einen Sprung. Er ist mir vorher nie aufgefallen. Ich weiß, es ist noch nie vorgekommen, aber ich kann heute nicht aufnehmen. Ich bin krank. Ich melde mich einfach, wenn es mir besser geht, okay? Hier, kannst du drauf machen. Hast du dich eigentlich bei Sina gemeldet? Ja. Ich kann jetzt nicht weg von dir. Nein, genau, du kannst jetzt nicht weg von mir. Boah, ich hasse das so, wenn wir uns so streiten. Wir haben doch schon so oft drüber gesprochen, dass du Stopp sagen musst, wenn ich so die Kontrolle verliere. Weißt du, ich komme in so einem Moment einfach nicht mehr alleine raus. Ich brauche dich da, dass du mich da rausholst. Ich weiß. Das hast du gesagt und das haben wir so ausgemacht, aber boah, sorry, ich habe einfach in den Momenten dann irgendwie so Angst. Ich weiß nicht, was ich... Mach ich dir Angst? Ja, also nicht du richtig, aber halt die Situation dann einfach. Du kennst mich einfach noch nicht richtig, glaube ich. Doch, ja, klar, nee, weißt du, wie oft ich das schon gehört habe, dass ich so aggressiv bin, dass Leute Angst vor mir haben, nur weil ich nicht süß lächle und irgendwie mir nicht alles gefallen lasse und die dann sagen so Monster, ich bin Monster. Du bist kein Monster. Und niemand sieht, warum ich so geworden bin, dass ich so werden musste, weil ich sonst nicht überlebt hätte. Ey. Wirklich, das ist so, keine Ahnung, das ist so krass frustrierend. Obwohl ich ganz tief in mir weiß, dass all das ihr Verhalten nicht rechtfertigt, kann ich sie verstehen. Ich verstehe dich, okay? Du bist kein Monster. Ich sehe dich so überhaupt nicht. Ich verstehe sie so sehr, dass ich mich selbst kaum mehr fühle. Ja, als wären wir ein und dieselbe Person. Du Monster. Nein, du bist kein Monster. Eine Spielverderberin. Gott, warum bist du so krank egoistisch? Immer geht's nur um mich. Man kann mir nicht vertrauen. Scheiß Spielverderberin. Mein Lachen ist zu laut. Merkst du eigentlich, dass es immer nur um dich geht? Meine Freundin peinlich. Dieses aufgesetzte Gefühl die ganze Zeit. Kein Selbstbewusstsein, keine eigene Meinung. Fühlst du dich eigentlich noch? Ich bin angewiesen auf die Bestätigung anderer. Du hast überhaupt keine eigene Meinung. Ich bin arrogant, ängstlich. Warum brauchst du die Bestätigung anderer Leute? Ich bin arrogant, oder? Ich wusste gar nicht, dass du so ein Schisser bist. Und überhaupt rücksichtslos, immer gestresst. Es geht immer nur um dich. Ich bin eine verdammte Lügnerin. Wie soll ich dir vertrauen, wenn du mich anlügst? Kapitel 6. Schaum. Aileen hat vorgeschlagen, dass ich für das Interview zu ihr nach Hause komme. Mann, wer sind die denn? Die sind ja richtig cute. Mein Mitbewohner hat die aus dem Tierheim geholt. Blaues Licht strahlt die Schildkröten von unten an. Ist eine chinesische ihre Panzer schimmern violett, beinahe schwarz. Die eine Moschuschildkröte. Mann, sind so schön. Setz dich. Danke. Aileen setzt sich mir gegenüber, zieht die Beine ran, legt ihr Kinn auf das Knie und beginnt zu erzählen. Ja, so rückblickend denke ich, dass das alles passiert ist. Also, dass ich irgendwie so lange in der Beziehung war. Das hatte einfach voll viel damit zu tun, dass sie so alles verkörpert hat, wonach ich mich gesehnt habe. Mhm. Sie war halt diese weiße, selbstbewusste, erfolgreiche Frau. Und sie wusste, dass ich mich ihr unterlegen fühlt. Und das hat sie genossen und benutzt. Gab es denn Momente, also wenn ich das fragen darf, in denen du dich so auch körperlich gewehrt hast? Ja, es gab da dieses eine Mal, da ging das irgendwie schon ein bisschen so über 2 Jahre. Und wir saßen am Auto, ich hatte sie von der Arbeit abgeholt und ich weiß auch gar nicht mehr, worum es ging, aber sie hat mich dann irgendwie wie verrückt angebrüllt und dann angefangen, auf mich einzuschlagen. Ich weiß noch, wie ich aus dem Auto raus bin und einfach nur weg wollte. Sie kam dann irgendwie hinter mir her und hat versucht, mich festzuhalten. Und dann habe ich sie geschubst und so krass gegen die Mauer gedrückt und irgendwie angeschrien, dass sie mich nie wieder anfassen soll, dass ich ihr sonst irgendwas Schlimmes antun werde. Ich bin so krass erschrocken in dem Moment. Das war irgendwie schlimmer als all die Male, die sie mich vorher geschlagen hat. Ich hatte so das Gefühl, ich kenne mich einfach nicht mehr. Ich verliere komplett den Verstand. Ich hatte dann auch so krasse Schuldgefühle. Ich dachte irgendwie, ich bin, keine Ahnung, es war so ein weirdes Gefühl von so ein irgendwie, ich weiß nicht, so beziehungsunfähig? Oder? Ja, voll. Ja, ich dachte, ich bin einfach nicht in der Lage, eine glückliche Beziehung zu führen. Mhm. Sie hat mir dann verziehen, aber danach war ich die Täterin. Und sie hat mir das immer vorgehalten. Und jedes Mal, wenn sie danach einen Ausbruch hatte, lag es daran, dass ich dieses eine Mal die Kontrolle verloren habe. Mhm. Dass ich gewalttätig war. Mhm. Ja, manchmal dachte ich wirklich, irgendwann passiert noch was ganz Schlimmes. Irgendwann werde ich die Fassung verlieren und, keine Ahnung, sie die Treppe runterwerfen oder so. Ich habe das manchmal echt von meinem inneren Auge gesehen. Bist du okay? Ja, ist gut. Du siehst irgendwie nicht so gut aus. Möchtest du ein Schluck Wasser? Ja, voll. Sorry. Einfach nur mein Kreislauf. Manchmal macht er das. Es wird helfen. Das Wasser schmeckt nach Meersalz. Mein Puls beruhigt sich. Danke. Aileen streicht sich die Haare aus der Stirn und erzählt weiter. Ja, und dann gab es halt auch so diese krass schönen Phasen. So, man konnte voll viel mit ihr lachen. Und wir haben immer irgendwas Aufregendes unternommen. Wenn alles gut zwischen uns war, sie hat mich bekocht und mich beschenkt. Einmal hat sie mir... Warte, davon muss ich dir ein Foto zeigen. Hier. Das bin ich am Abend, bevor es komplett eskaliert ist. Ich sehe nach außen hin so glücklich aus. Dabei war ich innen drin komplett am Ende. Ist das ihre Katze? Nacht habe ich einen Albtraum. Wasser kommt aus den Wänden. Es wird immer mehr und mehr und mehr und es flutet den Boden und es überschwemmt das komplette Bett. Es steigt und steigt und ich will aufstehen. Aber irgendwas hält mich fest und ich will schreien, aber es kommt kein Ton. Meine Stimme ist einfach weg. Ich spüre ein Kribbeln in den Füßen und ich sehe nach unten und meine Beine, mein Körper, mein kompletter Körper wird zu Schaum und ich löse mich auf. Hey, Baby. Alles gut. Das ist mein Traum. Mein T-Shirt ist nass geschwitzt, klebt eiskalt an meinem Rücken. Das Laken ist komplett durchtränkt. Ich ekel mich so sehr vor mir selbst. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Komplett überarbeitet. Dein Körper zeigt dir, dass du was ändern musst. In den kommenden Tagen deaktiviere ich Insta. Die Welt wird nicht untergehen, wenn du ein paar Tage mal nichts postest. Sina bombardiert mich mit Nachrichten und ich habe so Angst vor dem Gespräch. Warum denn? Es ist doch dein Leben und es ist dein Recht, damit aufzuhören, wenn es dir nicht mehr gut tut. Du hast es jetzt 2,5 Jahre mit all deiner Energie gemacht und ja, vielleicht ist jetzt einfach mal Zeit für was Neues. Ich weiß, aber ich habe einfach so Angst, sie zu enttäuschen. Ich rufe Sina an und am Ende ist es gar nicht so schlimm. Ey, ruh dich gut aus, tank ein bisschen auf und du meldest dich einfach wieder, wenn es besser ist, ja? Sie hat Verständnis. Und dann bekommt Tonja die Zusage für den Job und... Wow, guck mal, da ist der See. Wir nehmen uns mal wieder so richtig Zeit füreinander. Komm, okay, warte, ich bin schneller. Nein, warte, komm. Das Wasser ist türkisblau und klar. Warte auf mich, warte, aua. Komm jetzt. Wenn du erst mal drin bist, ist es gar nicht so schlimm. Oh nein, es ist viel zu kalt. Oh Mann, jetzt komm schon. Es ist wirklich schön. Oh. Ich zähle bis 3, okay? 1, 2, 3. Krass schön, oder? Du guckst so gefühlt. Was ist los? Oh, ich habe immer ein bisschen Angst, in Seen zu schwimmen. Ich finde es gruselig, nicht zu wissen, was unter mir ist. Was? Das weiß ich ja noch gar nicht von dir. Du bist doch meine kleine Nixe. Selber. Ja? Weil ich dich verführt habe? Nein! Leck doch. Ey, Mann. Na, weh, weh. Ich ducke okay. Dich runter, ich ducke dich runter. Nein, nein. Nicht, nicht. Wenn einer Nixe ins Wasser folgt, kommt nicht mehr Leben zurück. Du bist so doof. Nee, Mann, du kriegst mich nicht. Okay. Du hast gewonnen, ich gebe auf. Boah, ich kann nicht glauben, dass wir in einer Woche schon umziehen. Hast du Angst? Hast du Angst? Warum sollte ich? Ich glaube, dass uns der Umzug voll gut tun wird. Also, so ein Neustart, weißt du? Mir wird es viel besser gehen ohne diese ganze Jobscheiße. Und dir wird es auch gut tun, einmal so komplett zu resetten. Oh. Ey, wo bleibst du? Komm! Mir ist so kalt, wirklich. Oh, Baby, stell dich nicht so an, jetzt komm! Ich schwimme hier hinterher. Fuck. Ist das wirklich das Ergebnis meines Trainings? Komm, wir schwimmen zusammen. Ich muss raus, Nein, Tonja. Komm, noch ein bisschen. Tonja, komm, lass mich los. Sie muss wirklich raus. Sie lässt mich nicht los. Lass mich los. Es ist, als würde sie mich gar nicht hören. Spinnst du? Du bist so eine Spielverderberin. Und obwohl gerade alles noch so schön war. Fuck, Tonja, warum hast du mich nicht aus dem Wasser gehen lassen? Mir ist arschkalt. Dir wird schon wieder warm werden. Oh, kannst du bitte langsamer fahren? Du bist nicht mal angeschnallt. Tonja, bitte, ich habe Angst, wenn du so fährst. Alter, wenn es dir nicht passt, wie ich fahre, dann kannst du aussteigen und gehen. Alles, was ich in diesem Moment denke, ist, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Zieh mich tief, halt mich fest, zieh mich tief, halt mich fest, komm nicht nah, bleib nicht weg, bis zu viel, bis perfekt, sag deinen Mann, sie verwenden ihre Zeit. Zieh mich tief, halt mich fest, sag mir nichts, sag nur jetzt, alles fließt, deine bleibt. Zu viel Haut, zu viel Zeit, zieh mich tief, halt mich fest, alles fließt, keiner bleibt. Bleib nicht weg, bis zu viel, bis perfekt, sagt den Männern, sie vergeuden ihre Zeit. Oh, fuck. Yara, warte mal kurz, ich bin gleich da. Entschuldige, ich muss noch schnell den Herd ausschalten. Wie geht's dir, mein Schatz? Ganz gut. Wie läuft's denn mit dem Podcast? Gut. Wir haben einen Preis gewonnen. Oh, du klingst aber nicht gut. Bist du krank? Ein bisschen. Ich nehme gerade ein Erkältungsbad. Oh Mensch, oh nein. Was fehlt dir denn? Mama, wie macht du und Papa das? Also, dass ihr schon so lange zusammen seid? Also, ich denke... Also, ich glaube, heutzutage wollen alle immer und ständig glücklich sein, aber oft ist das Leben auch einfach langweilig, weißt du. Und dein Vater und ich, wir haben gelernt, mit sehr kleinen Dingen glücklich zu sein, auch wenn es mal schwer wird. Nicht direkt aufzugeben und vor allem das eigene Glück, das wirst du nie vom Partner abhängig machen. Wieso fragst du? Was gibt's? Ich wollte einfach nur mal hören, wie es dir geht. Jetzt auf einmal. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Henry. Ich erzähle Henry von den letzten Wochen. Den Streits, Tonjas Wutausbrüchen, dem Ultimatum. Entweder du bist sauer auf mich oder sie ist sauer. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Du erzählst mir die ganze Zeit von den Interviews, aber siehst nicht, was bei dir selber abgeht. Ich kann mir einfach über was anderes sprechen. Erzähl mir von dir, bitte. Wie geht's dir? Wie war deine letzten Wochen? Bist du krank? Nein. Also, ja. Ich weiß nicht, was nicht mit mir stimmt, Henry. Das macht falsch. Ja, hey, Maus, Maus, soll ich vorbeikommen? Soll ich dir Suppe machen? Nein. Nein? Das ist eine gute Suppe. Alles gut. Erzähl mir bitte von dir. Hat sich der Produzent nochmal gemeldet? Ja, ich war letzte Woche bei mir im Studio. Die ganze Woche? Also 4 Tage. Oh mein Gott, kann ich schon was hören? Wir sprechen fast 2 Stunden und ich bin so verwirrt. Traurig. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dann rufe ich Aileen an. Hey! Was ist los? Ich bin krank. Ich habe dich nicht erreicht. Ich hätte gestern nicht so lange im Wasser bleiben dürfen. Dein Ernst jetzt? Ich mache einen Ausflug mit dir und hetze mich heute den ganzen Tag ab für unseren Umzug und dann komme ich nach Hause und du machst mir Vorwürfe. Ich mache dir keine Vorwürfe. Danke, dass du so viel erledigt hast heute. Ja, schon okay. Was machst du? Ich gehe auf Toilette. Muss ich mich dafür jetzt abmelden oder was? Mein Handy liegt noch im Bad. Und als sie zurückkommt, weiß ich, dass sie es gesehen hat. Willst du mich eigentlich verarschen? Was? 2 fucking Stunden? Ihr habt 2 fucking Stunden telefoniert? Du lügst mich die ganze Zeit an? Ey, wie soll ich dir denn vertrauen, wenn du so eine verdammte notorische Lügnerin bist? Nein, es war nur ein einziges Mal, nur heute. Ich war krank, mir ging's nicht gut, ich hab dich nicht erreicht und dann... Und dann hintergehst du mich? Weil du mich einmal nicht erreichst? Weil es dir mal nicht gut geht? Ich hab mich einfach nie wieder bei ihm gemeldet. Wir waren so lange befreundet. Ich hatte das Gefühl, ich bin ihm das schuldig. Was? Wie bin ich hier gelandet? Das bist du ihm schuldig, oder ich was? Ich konnte dich nur so weit kommen lassen. Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wer ich eigentlich bin. Oder was ich will. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ein paar Tage später treffe ich Aileen. Sie war nicht überrascht, dass ich mich gemeldet habe. Und du warst mit Tonja. Ja, sorry, dass ich nichts gesagt habe. Seit wann wusstest du es? Ich war mir nicht ganz sicher, aber dann hast du mir das Foto von Cosmo gezeigt und... Cosmo, oh Mann, den vermisse ich. Das ist ein krasser Zufall, oder? Naja, die queere Welt ist klein. Wir sprechen viele Stunden an dem Nachmittag. Ich glaube, das Schlimmste für mich ist, dass ich so merke, dass ich so die ganze Zeit meine eigenen Grenzen immer wieder überschritten habe. Weißt du, diese... Ich bin einfach so wütend auf mich, weil ich sie einfach von Anfang an gecheckt habe. Ey, gib dir nicht die Schuld. Das lernen wir auch nicht, unser Bauchgefühl zu hören. Boah, die ist einfach so... Das ist so viel Wut in ihr. Sie hält es gar nicht aus, wenn jemand anders glücklich ist. Sie muss einfach die Person dann so mit in die Tiefe reißen. Ja, voll. Aber weißt du, irgendwann habe ich aufgehört, mir das alles erklären zu wollen. Das macht einfach keinen Sinn. Ich muss mich auf mich konzentrieren. Ich will nicht nochmal in sowas reingeraten. Lass es. Geh nicht ran. Ja. Ruft sie oft an? Ständig. Sprachnachrichten, E-Mails. Sie entschuldigt sich seitenlang und sagt, wie beschissen es ihr geht. Ich bin so wütend auf sie. Und dann stehe ich unter der Dusche und ich will einfach nur schreien, weil ich es so krass vermisse. Und ich kann einfach nicht fassen, dass sie nicht mehr da ist und dass alles nicht echt war. Ich verstehe das. Weißt du, ich bin dreimal zu ihr zurückgegangen. Dreimal. Ich habe alle meine Sachen noch bei ihr. Hast du jemanden, der sie mit dir holen kann? Ich hab dir die noch gar nicht gezeigt. Ja, zeig mal. Ja, sie nennt mich Janema. Ich glaub, sie mag mein Charisma. Honey sweet, sie ist hooked. Karabiner, ach Berliner auf der Party. Dein Bro hat Angst um seine Submariner. Erstmal kann ich bei Henry wohnen. Oh, geht richtig rein. Oder? Erst jetzt merke ich, wie angespannt ich die vergangenen Monate war. Das ist bei mir auch nicht zu erwarten, wenn der Musikgeschmack ist. Formidabel. Formidabel. Formidabel. Ich habe mich einfach nirgends mehr sicher gefühlt. Henry, danke, dass du so ein krasser Freund bist. Mach ich dir so gerne Songs zeigen? Ja, genau. Weil du immer für mich da bist und warst und sein wirst. Und das tut mir einfach so leid, dass ich so scheiße war. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Was? Dass du viel öfter ich sagst. Und ich meine Tonja. Tonja. Hör dir das an. So gut. Okay, du musst doch ganz kurz cringen. Du bist einfach die einzige Person, die alle Versionen von mir kennt. Und ich finde das so krass, seit ich 7 bin. Es ist einfach krass, oder? Und weißt du was? Was? Ich liebe es ja. Hey, jetzt darf ich auch cringe sein. Jetzt alle. Ich gehe wieder raus, treffe FreundInnen und merke erst jetzt, wie sehr sie mir eigentlich die ganze Zeit gefehlt haben. Ich fange an, mich wieder zu spüren. Es gibt Tage, da sehne ich mich so sehr nach ihr, dass ich denke, ich schaff's nicht. Aber ich weiß, ich muss durchhalten. Ich mach weiter und ich werd's schaffen. Ich finde eine eigene Wohnung und muss Henry nicht mehr auf die Nerven gehen. Und langsam, Schritt für Schritt, tauche ich wieder auf. Hey Leute, Yara hier. Willkommen in der neuen Folge von Open Frequency, dem Podcast, in dem wir über alles rund um Begehren und Sex sprechen. Und zwar frei. Das war Teil 2 von Nixe. Ein Hörspiel in 6 Kapiteln von Tia Morgan. Dieses Hörspiel ist für alle, die uns von sich erzählt haben. Für alle, die uns zugehört haben. Für alle, die es brauchen. Für alle, die Entwicklung begleitet haben. Alle Freundinnen, durch die das Stück gewachsen ist. Danke. Nixe. Mit Shari Asher-Crossen, Jasko Fiede, Lukas von Horbatschewski, Eva Meckbach, Hannah Müller, Naomi Kelechi Odiambo, Joao Doré, Tanaskul Sabok, Jenaba Samura, Georgina Wernkamp und Sarah Claire Ray. Technische Realisation und Sounddesign Jean Shimchak. Komposition und Sounddesign Philo Chungi. Regieassistenz Paula Holzhauer. Regie und Besetzung Tia Morgan. Dramaturgie Felicitas Arnold. Eine Produktion von Tia Morgan im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks für die ARD 2025. Falls du dich in dieser Geschichte wiederfindest, findest du in den Shownotes Links zu Beratungsstellen, an die du dich anonym und kostenfrei wenden kannst. Du bist nicht allein. Wir freuen uns riesig, wenn du das Hörspiel likest, bewertest, kommentierst, teilst und vor allem all deinen FreundInnen empfiehlst. Schick uns auch gerne deine Gedanken an hörspiel@wdr.de. Wir freuen uns, von dir zu lesen. Bis bald. Hier noch ein Hörtipp für euch. Ihr wollt eintauchen in packende Stories? Die besten Literaturhörspiele der ganzen ARD findet ihr gleich nebenan in der ARD Audiothek im Podcast Große Geschichten. Den Link dazu gibt es in den Shownotes.